Und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet.